Ein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Braut und 20 nebenbei. Die eine in Havanna, die andere in Hawaii. Und auch in Nagasaki wartet eine Butterfly. Sein Herz ist groß, das Meer ist weit. Und fort ist er so lange Zeit. Ein Mück aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück. Doch seine alte Liebe ist und bleibt sein bestes Stück. In den fernsten Zonen, wo nur Menschen wohnen, sogar im wilden Feuerland kennt man ein Mück von der Wacht erkannt. Er ist ein Matrose mit nur weiten Hose. Die Mädchen sind aus Rand und Band, sehen sie ein Mück von der Wacht erkannt. Backbord und Stierbord, heute wird's mal wieder groß. Stürmisch ist die Nacht, heut ist der Teufel wieder los. Ein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Braut und 20 nebenbei. Die eine in Havanna, die andere in Hawaii. Und auch in Nagasaki wartet eine Butterfly. Sein Herz ist groß, das Meer ist weit. Und fort ist er so lange Zeit. Ein Mück aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück, doch seine alte Liebe ist und bleibt sein bestes Stück. Auf den blanken Bänken, in den Hafenschenken, gerät das Herz so leicht in Brand bei unserem Hein von der Waterkant. Liebesabenteuer kosten oft die Heuer und brauchen Daun und abgebrannt, geht's dann zurück nach der Waterkant. Schlag sie an Stürbord, heut war's mal wieder groß. Stürmisch war die Nacht und morgen geht's schon wieder los. Ein Mück aus Bremerhaven ist allen Mädchen treu. Er hat nur eine feste Braut und 20 nebenbei. Die eine in Havanna, die andere in Hawaii. Und auch in Nagasaki wartet eine Butterfly. Sein Herz ist groß, das Meer ist weit. Und fort ist er so lange Zeit. Ein Mück aus Bremerhaven hat bei den Mädchen Glück, doch seine alte Liebe ist und bleibt sein Bestes.